Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: Easy Listening, die Klangtapete fürs Wohnzimmer. Guten Morgen. Aus dem Jahr 1964, das war Michel Legrand mit Die Gue Ding Ding von dem Sampler In-Flight Entertainment. In diesem Soundcheck geht es um Easy Listening und deren Auswirkungen in die Moderne der aktuellen Musik. Easy Listening war einst als Music, als Fahrstuhlmusik verpönt. Verdammt als bloße Hintergrundmusik, die zum Beispiel in den 60er Jahren noch gar nicht anders machbar war als mit einem ganzen Orchester. Deswegen haben viele Easy Listening-Legenden, die wir in den nächsten 2 Stunden hören werden, auch eigene Orchester, denn mit Sampling-Techniken, Computertrickserei war es damals noch nicht gut bestellt. Ein Glück kann man heute sagen, das macht die Faszination der Aufnahmen heute noch aus. Beispiel John Barry. Thank you. Der mit dem Wolf tanzt oder Out of Africa ist sicher auch ein Erfolg wegen der grandiosen Filmmusik geworden. Das gilt auch für die frühen James-Bond-Filme, in denen der Brite John Barry die Musik verfasste. Easy-Listening, Unterhaltungsmusik mit Ursprüngen in den 60ern sollte in erster Linie natürlich unterhalten. Schon damals wurde mit allen verfügbaren Soundraffinessen an der Umsetzung gearbeitet, von extremen Links-Rechts-Effekten bis hin zu allen verfügbaren Soundtracks. Und das macht diese Musik oder diesen Sound heute auch noch so liebenswert. Hören wir Percy Faith mit dem Stück I Will Follow You. The Look of Love, ein Song von Burt Bacharach, nicht der einzige in dieser Sendung. Der kam von 1967 und hier in der Version von Ronald Shaw and his Orchestra. Es gibt seit einigen Jahren schon eine Szene, sei es in London, New York oder Tokio, die Easy Listening wieder aufleben lässt. Es werden Partys dieser Art veranstaltet und überall gibt es neue Produzenten, die diese Einflüsse in ihre Musik wieder mit aufnehmen. Auch wenn die Orchester heutzutage eher auf Samples beruhen, so wird zum Beispiel mit der Produktion von Anjali aus dem Jahre 2000 eine Echtheit simuliert, die wirklich nicht angestaubt klingt. Lazy Lagoon, hier ist Anjali. Easy Listening im Jahre 2002 nennt sich Lounge. Lounge ist zu einem aktuellen Riesenetikett geworden. Labels schießen aus dem Boden, die Flut an Samplern ist schier unüberschaubar. Kein Wunder, dass große Plattenfirmen alte Kamellen zum Beispiel aus dem Jahr 1949 heute wieder unter dem Namen Lounge veröffentlichen. So geschehen mit dem Sampler Lounge It mit amerikanischen Rhythm and Blues Klassikern aus den 40ern. Ist das nun Easy Listening oder nicht? Die Entscheidung überlasse ich Ihnen. Hier ist Julia Lee and Her Boyfriends mit Don't Come Too Soon. Come and see me, baby. Please don't come too soon. Come and see me, baby, but please don't come too soon. We got a date at 8, and it's only afternoon. The way you rush me, it ain't right. I know you just can't wait for tonight. Remember, love's like a mashed potato. When you eat it up now, you won't have it later. Come on over, but please don't come too soon. Impatient daddy, I know how much you care. Impatient daddy, I know how much you care. So papa, just take time, 'cause there's lots of it to spare. You got about 5 or 6 hours to kill. Try running up and down that same old hill. You know you try wrestling, get too many falls. Get a grip on your bat and smack a few balls. Come on over, but please don't come too soon. Your sweet meat cook a long, long time. You gotta let your sweet meat cook a long, long time. You gotta let it cook if you want it to taste refined. You're going too fast, you better take care. You might have a flat and you ain't got no spare. Save all your loving, conserve all your power. If that doesn't work, then take a cold shower. Come on over, but please don't come too soon. So come on over, but please don't come too soon. Oh. not doing what I could to help you. And you'll be there for doing what you could to stop me. Pitz Baumgartner, Kopf von D-Fest, die wir gerade gehört haben, hat seine Easy Listening-Lektion gelernt, obwohl das Kind, wie gesagt, heute einen ganz anderen Namen hat, Lange. Aber der Effekt ist der gleiche, die Klangtapete im Wohnzimmer. Das waren D-Fest mit Café Coca. Einer, der in den 60ern und in den 70ern deutsche Wohnzimmer so oft und relativ oft beschallte, war Bert Kempfert. Er gilt immer noch als der Entdecker der Beatles und hat unzählige Hits komponiert und umgesetzt und das teilweise mit einer unglaublichen Liebe zum Detail und zum Sound, das so manchen Soundtrack-Produzenten von Neid erblassen lässt. Beispiel Footprints in the Sand, hier ist Bert Kempfert. Thank you. Kein Wunder, dass man ihn auch den Hitmaker nannte, und ebenfalls kein Wunder, dass Kempfert, der 1980 verstarb, immer wieder gerne von aktuellen Gruppen zitiert, sprich gesampelt wird. So geschehen mit der englischen Beta-Band und dem Stück Squares, nur eines von vielen Beispielen, wo Easy Listening auf einmal in der Moderne wieder auftaucht. I've seen the demons, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I lay upon the ground. I seen the people, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I gave the run around. I reached for feelings, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I lay upon the ground. So miles and miles of squares, where's the feeling there? Still nobody cares for miles and miles of squares. Daydream, I'll dance to the moon with the flowers. Daydream, I'll dance to the moon with the flowers. I seen the demons, but they didn't make a sound. To reach me, but I lay upon the ground. I seen the people, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I gave the run around. Beta-Band und Squares. Ich habe es schon erwähnt, Bacharach ist einer der großen Namen, wenn es um leicht verdauliche Popmusik geht. Unzählige Hits gehen auf sein Konto, wie zum Beispiel das oft gecoverte Walk On By, hier in der Version von Stan Getz. Thank you. Vielleicht so etwas wie moderner Easy Listening. Das war eine Thievery Corporation mit Air Batacuda. Das funktioniert allerdings oder firmiert natürlich nicht unter Easy Listening, sondern unter Lounge. Zu finden auf dem Sampler Lounge Favorites. Easy Listening, das ist ein Begriff, mit dem einige auch wirklich gerne spielen. Beispiel, der Wiener Soundtüftler Kurt Duka. Er hat seine CDs einfach Easy Listening 1, 2, 3, 4 genannt. Und so easy ist das aber gar nicht, was er dort präsentiert, sondern eher sehr experimentell. Bedenkt man, wie er alte Jazz-Phrasen zitiert. Beispiel aus Easy Listening 4, das Stück Monkey ist Kurt Duka. Das war Towatai, nicht ganz durchgelaufen, aber dennoch. Towatai ist neben Pizzicato 5 einer der japanischen Wiederentdecker des Easy Listening, das er hier allerdings Future Listening nennt. Und er hat diesen Sound in seine Musik mit einbezogen. Einer der wichtigen Namen, wenn es um Easy Listening geht, ist definitiv Towatai. Und hier ist Ray Budd. We'll be right back. ob das mal gut geht. Roy Budd and his Orchestra mit The Car Chase. Das ist auf einem Easy Listening Sampler zu finden, obwohl das eher Experimental Listening ist. Bis zu den Nachrichten noch Klänge von Walter Wanderley. Das Stück heißt Telefon. Vielleicht gibt es eine weitere Stunde Easy Listening.